Felicio arbeitete am liebsten draußen in der Natur. Aus Steinen, Hölzern, Blüten und Gräsern fertigte er kleine Kunstwerke wie Mosaike oder er balancierte Stöcke so, dass sie sich wie ein zauberhaftes Mobile im Wind wogen. Dann lehnte er sich zurück und betrachtete sein Kunstwerk. Es war Kunst aus und für den Moment, für die Schöpfung, zerbrechlich, vergänglich und doch wunderschön. Die Leute fragten sich, was das bringen soll, einfach so ein Kunstwerk zu gestalten, ohne es verkaufen zu wollen. Sie verstanden nicht, dass Felicio es einfach tun musste, ohne einen Hintergedanken, ohne Profit daraus zu schlagen, so wie ein Vogel auch zwitschert und singt, ohne sich zu fragen, was es bringt. Die Landschaftskunst bzw. Land Art, wie man international sagt, war für Felicio ein kleiner Beitrag an die Schöpfung. Es war sein Gezwitscher. In der Nähe der Grenze zu Luxemburg, da war ein Ort, der nannte sich Ernzen. Hier war ein großer Steingarten, den einst der Felsenfelix angelegt hatte. Der Felsenfelix war nämlich so stark wie ein Baum, und wenn er nicht wohin mit seiner Kraft wusste, machte er weite Spaziergänge durch die Eifel und brachte von diesen immer einen großen Stein mit. Aus Daun brachte er Lavabrocken, von der Mosel Schiefer und so weiter, und daher war im Laufe der Zeit ein großer Steingarten mit Mustern der verschiedenen Erdzeiten entstanden. Der Felsenfelix war einer Räubertochter verfallen, die ihn anstiftete, Dummheiten zu machen, und so lief er Gefahr, für immer zu einem Baum zu erstarren. Um ihrem Zauber zu widerstehen, kettete er sich abends an den dicksten Felsen, den er finden konnte, und warf den Schlüssel auf den Mond. Doch der Zauber war stärker, und so verlor er den Verstand, riss sich los, den Fels riss er ein Stück mit, und es entstand eine Schlucht. Heute nennt man diese Schlucht die Teufelsschlucht, weil jeder weiß, dass der Teufel persönlich die Finger im Spiel hatte bei dieser Schlucht. In der Nähe dieser Schlucht, da stand Felicios bunter Zigeunerwagen. Er nannte den Wagen Kästchen. Da schlief er, wenn er bis abends spät gearbeitet hatte. Eigentlich war Felicio immer barfuß unterwegs. Seine Stiefel zog er nur an, wenn er etwas Gefährliches unternahm, wobei er feste Schuhe brauchte, zum Beispiel Holz sammeln, in den Felsen oder in die Stadt gehen.